sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Den linken Medienspiegel im Januar 2018 wollen wir beginnen mit einem Redebeitrag auf der Uri-Jalloh-Demo in Dessau, an der über 5000 Menschen teilnahmen. Dann werden wir uns dem Klimaversagen der BRD zuwenden mit zwei Artikeln. Wir betrachten die Waffendeals von Rheinmetall, die Abschottung in der Ägäis, ehe wir den Ausnahmezustand in Frankreich untersuchen. Am 7.01.2018 jährte sich die Ermordung von Uri Jalloh in Dessauer Polizeigewahrsam zum 13. Mal. Selbst der Staatsanwalt Bittmann hat kurz vor seiner Pensionierung, nachdem er 12 Jahre die Aufklärung des Mordes von Uri Jalloh verhindert hat, zugeben müssen, dass Uri Jalloh sich nicht selbst getötet hat, sondern von Polizisten ermordet wurde. Er hat sogar Ermittlungen gegen konkrete Polizisten einleiten wollen. Hieraufhin wurde ihm der Fall entzogen. Seitdem dies bekannt wurde, ist die Initiative Uri Jalloh und viele Antirassistinnen davon überzeugt, dass noch mehr Druck aufgebaut werden muss, um die Ermittlungsbehörden zu zwingen, Mordermittlungen aufzunehmen. Es kamen über 5000 Demonstrantinnen, um an Uri Jalloh zu gedenken und ihre Empörung über den rassistischen Mord, der seit 13 Jahren versucht wird zu vertuschen, auf die Straße zu bringen. Wir hören einen Redebeitrag der Initiative Schwarzer Menschen, aufgenommen und gesendet vom Freien Radio in Berlin. Ich bin von der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland, von der ISD. Und als allererstes noch einmal Riesenlärm für die Uri Jalloh-Inni, die jedes Jahr wieder hier ist, die nicht wegzukriegen ist. Macht Lärm für sie, Leute! Woo! Warum sind wir hier? Warum bin ich hier? Ich bin hier, weil ich kämpfe. Ich bin hier, weil ich einen spezifischen Kampf habe. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Ich bin auch hier, weil ich wütend bin. Ich bin wütend, weil seit den 90ern über 150 Menschen von Rassisten umgebracht worden sind. Ich bin wütend, weil allein letztes Jahr 3.729 Opfer rassistischer Gewalttaten wieder entstanden sind in Deutschland. Ich sage nein, es reicht. Wir sind hier, weil wir Antirassistinnen sind und wir sagen Schluss mit Rassismus. Ich bin wütend. Weil die Presse trotzdem von Dönermorden redet und die Realitäten verschiebt und die Leute, die bespuckt werden, die getreten werden, die erstochen werden, die erschossen werden, die weggebombt werden sollen, beschuldigen, verurteilen und inhaftieren. Nein, es reicht! Schluss damit! Schluss mit institutionellem Rassismus! Ich bin auch wütend, weil PolitikerInnen auf einmal für Verständnis werben für irgendwelche heuchlerischen sogenannten besorgten BürgerInnen und dann auch noch Schnittmengen suchen mit RassistInnen und irgendeinen Dialog wollen. Nein, ich bin wütend, weil Polizei und Verfassungsschutz gleichzeitig irgendwie ihre aktive Unterstützung von Nazis versuchen zu vertuschen. Deswegen bin ich wütend. Ich bin hier, weil ich wütend bin. Ich bin hier, weil ich Antirassist bin. Wir sind alle hier, weil wir AntirassistInnen sind. Wir sind hier, wir sagen, es reicht. Nie wieder. Schluss mit dem Rassismus. Weg mit den rassistischen Institutionen. Gerechtigkeit für alle Menschen. Gerechtigkeit für Uri Jalloh. Jawohl! Ja, Wut ist eine Sache. Wut, Leute, ist eine Sache. Aber ich bin mindestens genauso zuversichtlich. Die Idioten von der AfD twittern und laufen und posten panisch ihren rassistischen Quatsch. Die sind verzweifelt und jämmerlich, denn sie haben keine Chance. Wir sind hier Jahr für Jahr wieder. Wir lassen nicht locker. Okay, unser gemeinsamer Nenner ist, und da bin ich mir ziemlich sicher, eine antirassistische Haltung. Wir sagen, es reicht. Schluss mit einer Polizei, die Morde vertuscht und ein Kadavergehorsam praktiziert. Schluss mit einer rassistisch geprägten Befehlskette. Schluss mit kriminalitätsbelasteten Orten, polizeilichen Sonderzonen etc., wo arme Menschen, Migrantinnen, Refugees, nicht weiße Menschen keine Rechte mehr haben. Wir sagen, es reicht. Wir sind Antirassisten, gleiche Rechte für alle Menschen. Was bedeutet das für unseren Aktivismus? Immer wieder können wir feststellen, dass Rassismus dann häufig als ein Einstellungsproblem verstanden wird. Ein Einstellungsproblem, dem man mit Empowerment auf der einen Seite, Sensibilisierung auf der anderen Seite begegnen muss. Selbstverbesserung wird gepredigt, Achtsamkeit, Awareness. Das sind alles nicht unbedingt schlechte Eigenschaften. Ich halte manches davon sogar für recht wichtig. Ich bin aber auch der Überzeugung, dass der Versuch, ein guter Mensch zu sein, nicht ausreicht. Machen wir uns nichts vor. Es gibt in Europa gesetzte Institutionen wie die besagte Befehlskette etc., die menschenverachtend bleiben. Auch wenn wir es oder zum Beispiel ein Bulle gut meinen. Und dann gibt es noch sehr handfeste rassistische, nationalkonservative politische Bewegungen mit ihren AnhängerInnen, ihren grausamen Utopien, transnationalen Bündnissen und momentan haben sie ein bisschen Fame, ein bisschen Aufwand. Wir haben also dann ein Problem, wenn sich Rassismus, kritische Aktion, Ziele und so weiter nur auf der Ebene von einzelnen Individuen, von individuellem Handeln befinden. Wichtig ist, dass wir uns gegen eine neoliberale Vereinzelung wenden. Eine neoliberale Vereinzelung, die einen Rückzug in kleinteilige Identitäten, Aktivismus nach innen und so weiter zulässt, aber ein gemeinschaftliches Bewusstsein bezüglich gesamtgesellschaftlicher Veränderungen soll verhindert werden. Nein, wir ziehen uns nicht zurück. Wir sind alle heute hier, alle zusammen. Kein Rückzug ins Private wie bei der Biedermeierzeit. Das umkämpfte Terrain ist das Terrain der Politik und wir betreten es alle gemeinsam. Und ich bin zuversichtlich, denn ihr seid alle da, wir sind alle gemeinsam hier und wir stellen uns Rassismus und dem neuen Faschismus entgegen. Die Gesellschaft der Immergleichen wird zur Gesellschaft der Vielen. Da kann ein Höcke, eine Weidel oder irgendein Kackstorch nichts machen. Wir sind hier! Wir sind hier! Wir gehen nicht weg! Wir sind hier! Wir gehen nicht weg! Uns kann man nicht abstechen, uns kann man nicht wegbomben, uns kann man nicht abknallen. Wir gehen nicht weg! Die haben keine Chance, denn sie werden mit ihrer Scheiße nie wieder durchkommen. Uri Jalo! Das war Mut! Uri Jalo! Das war Mut! Uri Jalo! Das war Mut! Uri Jalo! Das war Mut! 1907 riefen schon Menschen wie Karl Liebknecht fort mit dem Damoklesschwert der Ausweisung. Refugees schreien heute, je veux ma place. Wir schreien, Uri Jalo, das war Mut! Ich danke euch allen, dass ihr hier seid. Ich bin, wie gesagt, zuversichtlich. Ich bin glücklich, dass ihr heute alle hier seid. Schaut euch um, Leute. Ihr könnt euch sicher sein, die haben keine Chance. Wir gewinnen, wir werden auch immer gewinnen. Die Zivilgesellschaft tickt anders als der Staat. Wir sind verantwortlich für Gerechtigkeit. Wir schließen uns zusammen und wir kämpfen gegen Rassismus, alle gemeinsam. Vielen Dank, Leute. Soweit der Redebeitrag des ISD am 7.01.2018 in Dessau, aufgenommen von Radioaktiv Berlin. Bei der Aufklärung des Mordes an Uri Jalo geht es nicht nur um ihn, Uri Jalo, der am 7.01.2005 in Dessauer Polizeigewahrsam ermordet und verbrannt wurde. Es geht auch um Mario Bichtermann, der im November 2002 in Dessauer Polizeigewahrsam getötet wurde, und um Hans-Jürgen Rose, der im Dezember 1997 verhaftet wurde und darauf wenige Häuser vom Dessauer Polizeirevier entfernt verstarb. Von dem rassistischen Mord an Uri Jalloh und der Gedenkdemo mit über 5000 Menschen kommen wir zu den Sondierungsverhandlungen der Großen Koalition. Die BRD hatte vor, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, um eine unkontrollierbare Klimakatastrophe mit zu begrenzen, die vor allem Menschen im globalen Süden bereits jetzt vermehrt zur Flucht zwingt. Und diese Verantwortung als einer der Hauptverursacher des CO2-Anstiegs in der Atmosphäre scheint die kommende Regierung nicht gerecht werden zu wollen. Hierzu haben wir zwei Artikel. Einmal den Artikel von Klimaretter Info zu dem, was über die jetzigen Sondierungsverhandlungen von SPD und CDU/CSU bekannt wurde, und dann einen Rückblick auf bereits schon früher nicht eingehaltene CO2-Reduktionsziele der vergangenen Bundesregierung von klima-lügendetektor.de. Sondierer beerdigen Klimaziele. Union und SPD wollen das Klimaziel für 2020 kippen. Das kurzfristige Ziel lasse sich aus heutiger Sicht nicht mehr erreichen, heißt es dazu wörtlich in einem Klimaretter-Info vorliegendem dreiseitigen Papier. Nun werde man ein Maßnahmenpaket vereinbaren, mit dem die Lücke so weit wie möglich geschlossen, das Ziel am Anfang der 2020er Jahre erreicht wird. Zugleich solle das Minderungsziel 2030 unter Beachtung des Zieldreiecks Sauberkeit, Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit ohne Strukturbrüche erreicht werden. Schon seit Monaten hatte sich angedeutet, dass Deutschland sein Klimaziel verfehlen würde. Zusammen mit dem Recherchenetzwerk Korrektiv hatte Klimaretter Info im September die Klimaschutzlücke aufgezeigt und nachgezeichnet, warum das Klimaprogramm der Bundesregierung gescheitert ist. 2013 nahm sich die Bundesregierung vor, den jährlichen CO2-Ausstoß bis 2020 um 200 Millionen Tonnen zu reduzieren. Bis heute, nach etwas über der Hälfte der Strecke, sind erst 40 Millionen Tonnen geschafft. Bis 2020 müssten also noch 160 Millionen Tonnen eingespart werden. Das ist kaum noch zu erreichen. Kohlekommission wird entscheidender Akteur. Entscheidendes Element der Sondiererstrategie ist offenbar die schon im Klimaschutzplan 2050 angelegte sogenannte Kohlekommission. Das Gremium mit dem offiziellen Namen Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung soll laut dem dreiseitigen Papier bis Ende des Jahres ein Aktionsprogramm erarbeiten. Darin sollen enthalten sein Maßnahmen, um die Lücke zum Erreichen des 40% Reduktionsziel bis 2020 so weit wie möglich zu reduzieren. Des Weiteren Maßnahmen, die das 2030er-Ziel für den Energiesektor zuverlässig erreichen, einschließlich einer umfassenden Folgenabschätzung und ein Plan zur schrittweisen Reduzierung und Beendigung der Kohleverstromung, einschließlich eines Abschlussdatums und rechtlicher, wirtschaftlicher, sozialer und strukturpolitischer Begleitmaßnahmen sowie die finanzielle Absicherung des Strukturwandels in betroffenen Regionen und ein Fonds für Strukturwandel aus Mitteln des Bundes. Auf dieser Grundlage soll dann nach dem Willen der Sondierer im kommenden Jahr ein Gesetz verabschiedet werden, das die Einhaltung des Klimaziels für 2030 sichert. Laut diesem Ziel, das im Gegensatz zum 2020er-Ziel EU-weit rechtskräftig ist, hat Deutschland 55% seiner Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 einzusparen. Die Opposition reagiert auf das Klimaziel-Ausstiegspapier entsetzt. Mit einer klimapolitischen Bankrotterklärung will die GroKo weiterarbeiten, sagt der Grünen-Abgeordnete Oliver Krischer gegenüber Klimaretter-Info. Mit der Aufgabe des 2020er-Ziels wird das Scheitern der eigenen Klimapolitik offiziell eingestanden. Darüber hinaus kritisiert Krischer, dass von einer sofortigen Stilllegung der ältesten Kohlekraftwerke keine Rede mehr sei. In Jamaika-Sondierungen hatte die Union noch den Kompromiss mitgetragen, 7000 Megawatt Braunkohlekapazität bis 2020 stillzulegen. Sonderausschreibungen für Wind und Sonne. Stattdessen wollen die Verhandler die Ökoenergieziele anpassen. Sie streben einen Anteil von etwa 65% Erneuerbare für 2030 an. Konkret soll es dafür, heißt es in dem Papier, eine Sonderausschreibung geben, mit der bis 2020 8 bis 10 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden sollen. Dabei sollen je 4000 Megawatt Photovoltaik und Windkraft an Land sowie ein sogenannter Offshore-Windenergiebeitrag zusätzlich installiert werden, hier zur Hälfte in den Jahren 2019 und 2020. Der Rest des Papiers enthält energiepolitische Allgemeinplätze. Man wolle die Marktfähigkeit der Speichertechnologien durch Überprüfung rechtlicher und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen unterstützen. Das von der vormaligen GroKo unter großem Brimborium verabschiedete Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz soll erneut umfassend modernisiert werden. Weiterhin soll überprüft werden, ob eine Reduzierung des Staatsanteils an den Stromkosten, insbesondere durch Absenkung der Stromsteuer, Stabilisierung der EEG-Umlage durch einen Kappungsfonds möglich ist. Der Klimaexperte der Umweltstiftung WWF, Michael Schäfer, kritisiert, dass das Ergebnis der Sondierungsgruppe weit hinter das Wahlversprechen von Angela Merkel zurückfällt. Hier müsse die große Sondierungsrunde nachbessern. Schäfer findet aber positiv, dass die Verhandler endlich ein Klimaschutzgesetz beschließen wollen und der Kohleausstieg zumindest durch eine Kommission auf die Tagesordnung der deutschen Politik kommt. Der Bundesverband Erneuerbare Energie, BEE, zeigt sich überrascht, dass Union und SPD das Klimaziel für 2020 aufgeben, obwohl sie sich im Bundestagswahlkampf noch dafür ausgesprochen hatten. Ob das neue 65%-Ziel für Ökostrom bis 2030 eine reale Verbesserung darstellt, müsse sich erst noch zeigen, sagte BER-Geschäftsführer Peter Röttgen gegenüber Klimaretter Info. Derzeit sieht es so aus, dass die Große Koalition auch das verpflichtende erneuerbare Energieziel für 2020 verfehlen wird, ohne die Ärmel hochzukrempeln und engagierte Maßnahmen in die Wege zu leiten. BDE will Klimaziele aufschieben. Parallel zu den beginnenden Sondierungsverhandlungen warnte die Industrie vor einer ambitionierten Klimapolitik in Deutschland und plädiert dafür, das Pariser Klimaabkommen erst später zu erfüllen. Nationale klimapolitische Schritte seien kontraproduktiv, weil dann Produktion ins Ausland verlagert werde und der Strompreis weiter steige, erklärte Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, BDI, laut Medienberichten. In der Energie- und Klimapolitik brauche es mehr Realismus und eine sachliche Debatte. Das deutsche Klimaziel für 2020 sei nur noch schwer zu erreichen, sagt Kempf. Verantwortlich dafür seien auch veränderte Bedingungen, wie der anhaltende Wirtschaftsausschwung und die um 2 Millionen gestiegene Einwohnerzahl im Land. Zudem steige Deutschland, anders als seinerzeit geplant, 2022 aus der Atomkraft aus. Der BDI-Chef sprach sich zwar nicht für eine Aufweichung des Ziels aus, wiederholte, die Industrie stehe zum Paris-Abkommen. Dessen Ziele bezögen sich aber auf einen längeren Zeitraum. Für Mitte des Monats kündigte der BDI die Veröffentlichung einer großen Klimastudie an. Indes können sich energieintensive Unternehmen auch in diesem Jahr über massive Nachlässe bei der EEG-Umlage freuen. Rund 1.900 Unternehmen mit insgesamt mehr als 2.400 Betrieben können in Deutschland damit rechnen, im kommenden Jahr unter die sogenannte besondere Ausgleichsregelung zu fallen und nur eine reduzierte oder gar keine EEG-Umlage zahlen zu müssen, hatte das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle kürzlich mitgeteilt. Die Strommenge, für die die Rabatte beantragt wurden, stieg für 2018 sogar auf 114 Milliarden Kilowattstunden. Im Vorjahr hatte die entlastete Strommenge bei 112 Milliarden und 2016 bei 113,5 Milliarden Kilowattstunden gelegen. Diesmal geht unser Beitrag mit einem Zitat los. Unser Angebot als SPD. Wir sind, ohne Unterschiede zu verkleistern, bereit, auch unbequeme Schritte im Interesse des Klimaschutzes mitzumachen. Aber wir werden nicht bei dem mitmachen, was wir seit jetzt einem Jahr erleben, nämlich, dass in der Bundesregierung über den notwendigen Klimaschutz nur gequatscht wird, wobei dies aber tatsächlich ein folgenloses Geschwätz ist. Dieses Zitat stammt von Michael Müller, SPD, aus der Bundestagsdebatte zum Klimaschutz vom 27. September 1991. Für die jüngeren Leserinnen und Leser. Damals regierte Helmut Kohls Union mit der FDP, der parlamentarische Staatssekretär im Bundesumweltministerium von Klaus Töpfer, CDU, hieß Bertram Wieczorek, CDU. Dieser Bertram Wieczorek sagte in besagter Bundestagsdebatte: Meine Damen und Herren, wir sind uns alle darüber einig, dass der Mensch durch sein Eingreifen in den Naturhaushalt, insbesondere durch die heute weltweit dominierende Art der Energieversorgung, die Abholzung der tropischen Regenwälder, das Klima der Erde dauerhaft verändert und damit Auswirkungen dramatischen Ausmaßes auslösen kann. Wie gesagt, das war 1991, vor 27 Jahren. Hören wir doch noch einmal rein in die Bundestagsdebatte vom September 91. Die Regierungsfraktionen warben damals um ein nationales Klimaziel. Union und FDP wollten, dass die alten Länder der Bundesrepublik Deutschland bis zum Jahr 2005 ihre Treibhausgasproduktion um ca. 30% gegenüber dem Basisjahr 1987 drosseln. Die neuen Bundesländer sollten ihren Beitrag leisten. Dazu noch einmal Bertram Wieczorek, CDU 1991. Im Unterschied zu den bisherigen Umweltgefahren, die sich lokal, regional oder schlimmstenfalls grenzüberschreitend bemerkbar machten, handelt es sich nunmehr um eine weltweite Bedrohung. Werden keine wirksamen Gegenmaßnahmen ergriffen, ist mit dramatischen Folgen zu rechnen. Langfristig gesehen wird es in diesem Spiel keine Gewinner geben. Schließlich schritten die Abgeordneten an diesem 27. September, es muss in den frühen Mittagsstunden gewesen sein, zur Abstimmung über die Drucksache 12-11-36. Die SPD fand eine Verminderung der CO2-Emissionen um ca. 30% bis zum Jahr 2005 viel zu lasch. Die Sozialdemokraten forderten stattdessen eine Reduktion von mindestens 30% bis 2005 und stimmten deshalb gegen den Beschlussantrag. Wie übrigens auch die Bündnisgrünen und die sich damals noch PDS nennende Linkspartei. Und was ist daraus geworden? Nun, das ist schnell erzählt. Ausgerechnet der Bündnisgrüne Jürgen Trittin musste 2003 erklären, dass das erste deutsche Klimaziel bis 2005 nicht zu schaffen ist. Bis zum Jahr 2005 sind die bundesdeutschen Treibhausemissionen dann auch nicht um ca. 30% gesunken, sondern lediglich um 18,7%. Ein Drittel weniger als mit dem Bundestagsbeschluss von 1991 versprochen und das auch nur, weil der Zusammenbruch der energieintensiven DDR-Wirtschaft zu wesentlichen Einsparungen führte. Klimaschutz in den alten Bundesländern fand so gut wie nicht statt. Woraufhin ausgerechnet Trittins sozialdemokratischer Nachfolger Sigmar Gabriel 2007 ein neues Klimaziel bis zum Jahr 2020 mit einem trotzigen, jetzt aber wirklich versprochen, diesmal ganz bestimmt, verkündete. Minus 40% bis 2020 gegenüber 1990. Gabriel, Klimaschutz bedeutet Umbau der Industriegesellschaft. 8-Punkte-Plan zur Senkung der Treibhausgasemissionen um 40% bis 2020. Deutschland kann den Ausstoß von Kohlendioxid bis 2020 um 40% gegenüber dem Basisjahr 1990 reduzieren. Dazu ist aber schnelles und entschlossenes Handeln erforderlich. In einer Regierungserklärung vor dem Deutschen Bundestag hat heute Bundesumweltminister Sigmar Gabriel erläutert, mit welchen Maßnahmen die Bundesregierung dieses ehrgeizige Ziel erreichen will. Was Sigmar Gabriel, SPD, dann aber nicht davon abhielt, den Klimaschutz zu torpedieren, wo es nur ging. Noch Kanzlerin Angela Merkel, CDU, ist freilich nicht viel besser als der potenzielle zukünftige GroKo, also Große Koalition, Außenminister aus der SPD. Im Wahlkampf hatte die Klimakanzlerin gesagt, wir werden Wege finden, wie wir bis 2020 unser 40%-Ziel einhalten. Das verspreche ich Ihnen. Daran können sich Merkels Union und Gabriels SPD nun plötzlich genauso wenig wie Gabriel und Merkel selbst erinnern. Seit heute, gut 27 Jahre nach der Bundestagsdebatte vom 27. September 1991, heißt es: Sondierungsgespräche. Union und SPD stellen Klimaziel für 2020 in Frage. Das dreiseitige Papier der potenziellen Koalitionäre besagt, das kurzfristige Klimaziel lasse sich aus heutiger Sicht nicht mehr erreichen. Thank you. Von den klimapolitischen Verschlechterungen des globalen Klimas durch die kommende Regierung der BRD kommen wir mit einem Artikel aus der Analyse und Kritik vom 12.12.2017 zu den Waffenexporten, die die Kriege und Bürgerkriege bewaffnen. Der Artikel heißt Import-Export mit Rheinmetall. Der größte deutsche Waffenproduzent baut Rüstungsindustrien in der ganzen Welt auf. Krisenzeiten sind Boomzeiten für die Rüstungsindustrie. Auch der größte in Deutschland ansässige Rüstungskonzern freut sich über prall gefüllte Auftragsbücher. Rheinmetall profitiert von steigenden staatlichen Rüstungsbudgets im In- und Ausland. Konzernchef Armin Papperger verspricht zweistellige Wachstumsraten und auch an der Börse startet der deutsche Rüstungsprimus durch. Binnen 12-Monatsfrist ist die Rheinmetall-Aktie um 54% gestiegen und liegt jetzt bei einem Rekordwert von über 100 Euro. Die Kehrseite dieses Rüstungswunders bei Rheinmetall und Co. wird dabei ausgeblendet. Stetig steigende Zahlen von Kriegsflüchtlingen sowie nicht enden wollende Konflikte, vor allem im Nahen und Mittleren Osten. Mit dabei sind deutsche Waffen, die auf ganz unterschiedlichen Wegen in die Krisenregionen dieser Welt gelangen. Nach den USA und Russland ist Deutschland drittgrößter Verkäufer. Weltweit werden 135 Länder von Deutschland aus beliefert. Die wichtigsten Abnehmer sind derzeit unter anderem Algerien und Katar, wo Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung sind. Das autokratisch regierte Algerien hat 2014 fast 1000 Fuchsspürpanzer geordert, die aktuell vor Ort hergestellt werden. In Katar brach Rheinmetall zusammen mit den Rüstungskonzernen Krauss-Maffei-Wegmann ein jahrzehntealtes Tabu der deutschen Rüstungsexportpolitik. Das Land ist das erste auf der arabischen Halbinsel, das mit Genehmigung der Bundesregierung moderne Kampfpanzer des Typs Leopard 2 und Panzerhaubitzen aus Deutschland erhält. Rheinmetall und Krauss-Maffei-Wegmann hoffen ferner darauf, unter Verweis auf diesen Präzedenzfall künftig die Genehmigung für weitere Panzergeschäfte auf der arabischen Halbinsel durchsetzen zu können. Auch für Saudi-Arabien wurden im dritten Quartal 2017 Ausfuhren in Höhe von knapp 148 Millionen Euro genehmigt, mehr als dreimal so viel wie im Jahr zuvor. Da derartige Deals in der deutschen Öffentlichkeit immer wieder für große Kritik sorgen, wickelt Rheinmetall seine Geschäfte mit Saudi-Arabien inzwischen auch häufig über Tochterunternehmen im Ausland ab. Dabei eskaliert der Machtkampf um die regionale Vorherrschaft zwischen Saudi-Arabien und dem Iran zunehmend und führt zu immer mehr bewaffneten Konflikten in der Region, wie zum Beispiel im Jemen, wo Saudi-Arabien einer der HauptaggressorInnen ist. Auch aus Sicht der UN trägt die Golfallianz unter Führung von Saudi-Arabien einen großen Teil der Verantwortung für die katastrophale humanitäre Situation im Jemen. Mindestens 10.000 ZivilistInnen starben. 19 Millionen JemenitInnen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen, von der jedoch nicht genug eintrifft. Dass Deutschland zu den größten Waffenexporteuren weltweit gehört, ist eine Schande, merkte Außenminister Gabriel zu Beginn seiner Amtszeit als Wirtschaftsminister an. Grundsätzlich an der Situation geändert, hätte er in seiner Amtszeit nichts. Die Zahl menschenrechtlich skandalöser Ausfuhrgenehmigungen in Kriegs- und Krisengebiete blieb anhaltend hoch. Eine Vielzahl von Friedensinitiativen und NGOs plädiert daher für ein verbindliches Rüstungsexportgesetz, um zu verhindern, dass Rüstungsgüter in Kriegsgebiete gelangen oder an Staaten geliefert werden, in denen Menschenrechte systematisch verletzt werden. Vorschläge für Gesetzesverschärfungen beobachten die hiesigen Rüstungskonzerne mit Sorge. Um Restriktionen abzuwehren, drohen sie immer wieder wortgewaltig mit Produktionsverlagerungen ins Ausland. Zugleich nutzen sie die Lücken im deutschen Exportrecht schamlos aus, um sich von deutschen Kontrollen unabhängig zu machen. Über seine Tochterfirmen und Joint Ventures in Italien und Südafrika beliefert Rheinmetall die Region im Mittleren und Nahen Osten kontinuierlich mit Munition. Da diese vor Ort in Italien oder Südafrika entwickelt wird und ohne Technologietransfer aus Deutschland auskommt, sind diese Aktivitäten nicht genehmigungspflichtig. So können über diese Tochterfirmen und Gemeinschaftsunternehmen auch problemlos Geschäfte getätigt werden, die von deutscher Seite aus aktuell nicht oder nur schwer genehmigt würden. Die Bundesregierung kennt diese Umgehungsstrategien, sieht jedoch keinen Handlungsbedarf. Dabei könnte durch rechtliche Verschärfungen konkret verhindert werden, dass die deutsche Rüstungsindustrie das Gebot, nicht in Kriegsgebiete zu exportieren, unterläuft. Doch die aktuelle Bundesregierung will ihre Rüstungsindustrie nicht regulieren. Rheinmetall wurde trotz seiner fragwürdigen Aktivitäten in der MENA-Region im Verlauf des laufenden Jahres mit mehreren Millionen Aufträgen für die Bundeswehr versorgt. Mit Duldung der Bundesregierung setzt Rheinmetall ganz offensiv auf Internationalisierung. Die Geschäfte mit wachstumsträchtigen Märkten außerhalb Europas aufzubauen, bedeutet für den Konzern vor allem, sich am Aufbau von Rüstungsindustrien in Krisen- und Kriegsgebieten zu beteiligen und mit Regimen zu kooperieren, die massiv in Menschenrechtsverletzungen verstrickt sind. So verweist Rheinmetall Denel Südafrika stolz darauf, bereits knapp 40 Munitionsabfüllanlagen und Fabriken in aller Welt mitgebaut zu haben, darunter in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien. Rheinmetalls Pläne, in der Türkei eine Panzerfabrik gemeinsam mit PartnerInnen aufzubauen, gerieten aufgrund der politischen Spannung zwischen Deutschland und der Türkei in den letzten Monaten massiv in die Kritik. Aufgrund der angespannten Lage stellt die Bundesregierung momentan Rüstungsexporte in die Türkei auf den Prüfstand, obwohl das Land NATO-Mitglied ist. Einige Exportanträge wurden bereits abgelehnt, viele weitere liegen auf Eis. Rheinmetall trieb seine Pläne zum Bau einer Panzerfabrik trotzdem voran, denn im Gegensatz zu einzelnen Rüstungsexporten ist der Bau einer ganzen Rüstungsfabrik, sofern man ohne deutsche Technologierechte wie Komponentenlieferung, Baupläne oder Konstruktionsdaten auskommt, nicht genehmigungspflichtig. Noch auf der Hauptversammlung von Rheinmetall im Mai stellte Vorstandschef Papperger fest, dass man die Geschäftsaktivitäten in der Türkei nicht ohne weiteres aufs Spiel setzen werde. Ende Oktober dieses Jahres zeigte er sich jedoch defensiver. Nach langem Schweigen um die geplante Panzerfabrik in der Türkei lassen seine Aussagen nunmehr vermuten, dass die Panzerfabrik für kurzfristige Aufträge noch auf Zulieferungen aus Deutschland angewiesen wäre, diese jedoch zeitnah nicht zu erwarten sind. Trotzdem mag er sich noch nicht so recht von dem Projekt verabschieden. Die IngenieurInnen bleiben jedenfalls erstmal vor Ort. Papergers Äußerung, dass politische Einschätzungen sich schneller ändern als Industriestrategien, lässt vermuten, dass er hofft, das Projekt bald wiederbeleben zu können. Schließlich sei die Türkei NATO-Partner und Schutzschild des Bündnisses im Südosten. Die Bundesregierung kündigt einerseits verbal einen harten Kurs gegenüber Ländern wie der Türkei an, sieht andererseits jedoch stillschweigend dabei zu, wie deutsche Rüstungskonzerne Despoten aufrüsten und mit einer eigenen Rüstungsindustrie ausstatten. Sie könnte die Schlupflöcher in der Exportkontrolle umfassend schließen, Exportregeln verschärfen, den Einhalt überwachen und die eigene Rüstungsindustrie effektiv kontrollieren. Tut sie dies nicht, werden die Waffenexporte von heute die Krisen der Welt heute und in Zukunft weiter verschärfen. Von den nicht eingehaltenen Klimazielen der Bundesregierung und den Waffenexporten von Rheinmetall kommen wir zur Flüchtlingsabwehr. Der Artikel ist aus der Januarausgabe der Graswurzelrevolution der anarcho-pazifistischen Zeitung aus Münster und heißt, Ägäis, eine humanitäre Katastrophe mit Ansage. Noch immer feiert die EU den unsäglichen Flüchtlingsdeal mit der Türkei als Erfolg. Was aber an Deal vor allem funktioniert, ist die Produktion von Leid und Elend auf den griechischen Inseln. Nach rund 21 Monaten EU-Türkei-Deal prägen dramatische Bilder von den griechischen Inseln die öffentliche Debatte. Zelte im Morast, unzumutbare hygienische Bedingungen in den Hotspots, Berichte von Suiziden, psychischen und physischen Erkrankungen, der Wintereinbruch auf den Ägäisinseln setzt die dort ausharrenden über 15.000 Schutzsuchenden der Lebensgefahr aus. Selbst der griechische Migrationsminister Ioannis Mousalas stellte am 7. Dezember 2017 fest, man könne Todesfälle nicht ausschließen. Seit Monaten appellieren Flüchtlinge und Menschenrechtsorganisationen und Aktivistinnen, die Schutzsuchenden auf das griechische Festland zu verbringen, raus aus den Freiluftgefängnissen in der Ägäis. Jedoch, nur wer als besonders schutzbedürftig anerkannt wird, darf die Inseln verlassen. Wenn der politische Druck zu groß wurde, ließen die griechischen Behörden eine Anzahl Menschen mit der Fähre übersetzen. Alle anderen sitzen fest. Vizekommissionspräsident Frans Timmermans hatte Ende Oktober 2017 bei einem Kurzbesuch in Athen erneut davor gewarnt, Schutzsuchende von den Inseln auf griechisches Festland zu transferieren. Dies würde eine falsche Botschaft aussenden und zu einer neuen Welle von Ankünften führen. Trotz der Einwände Timmermans nahm die griechische Regierung Anfang November Transfers vor. 3000 Schutzsuchende konnten die Hotspots in Richtung Kreta und Festland verlassen. 5000 weitere Überstellungen wurden Ende November in Aussicht gestellt. Indessen heißt es in einer Meldung von AFP, dass während eines Besuches des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogans in Athen am 7. Dezember eine Einigung erzielt worden sei, Abschiebungen auch von syrischen Flüchtlingen vom Festland zu akzeptieren und nicht nur von den Ägäischen Inseln. Keine offizielle Bestätigung von Seiten der Regierung ist dazu bisher erfolgt. Insgesamt haben die EU-Hotspots auf Lesbos, Samos, Chios, Kos und Leros eine Aufnahmekapazität von rund 6.800 Plätzen. Viele sind bis auf das Doppelte überbelegt. Und tatsächlich nahmen die Überfahrten nach Unterzeichnung des EU-Türkei-Deals am 18. März 2016 rapide ab, erreichten im Februar 2016 noch 57.000 Schutzsuchende die griechischen Inseln, waren es im Mai 2016 nur noch rund 1.700. Das Erfolgsrezept bestand aus einer Kombination verschärfter Kontrollen entlang der türkischen Küste und des groß angelegten Experiments auf den Ägäisinseln. Erst in den Herbstmonaten 2017 wurden die Architekten des Deals in Brüssel, Berlin und anderswo nervöser, weil die Ankunftszahlen im September und Oktober auf rund 4.890 bzw. 4.100 anstiegen. Im gesamten Jahr 2017 erreichten 28.205 Bootsflüchtlinge die griechischen Inseln. Stand 10.12.2017. Nicht die Sorge um die maßlos überfüllten Hotspots und den bewusst konservierten humanitären Notstand brachte Unruhe in die selbstgefälligen Einschätzungen zum Deal. Wirklich beunruhigend schien nur die Frage, ob die Türkei den aus europäischer Sicht zentralen Part des Deals, Ankünfte von Bootsflüchtlingen zu verhindern, auch künftig einhalten würde. Missmut herrscht in EU-Kreisen weiterhin über die aus ihrer Sicht zu geringen Abschiebezahlen in die Türkei. Denn bisher wurden alle Abschiebungen, die auf Grundlage des Zulässigkeitsverfahrens durchgeführt werden sollten, durch rechtliche Interventionen verhindert. In dem vorgeschalteten Zulässigkeitsverfahren können Asylanträge für unzulässig erklärt werden, wenn die Türkei als sicherer Drittstaat eingestuft wird. Eine materielle Prüfung der Asylgründe wird in diesem Fall nicht vorgenommen. Anwältinnen von Refugee Support Aegean, dem Implementing Partner von Pro Asyl in Griechenland, und andere Menschenrechtsorganisationen verhinderten durch zahlreiche Klageverfahren, dass die Türkei in den vertretenen Fällen als sicherer Drittstaat eingestuft wurde. 1.360 Abschiebungen in die Türkei fanden seit Inkrafttreten des Deals im Zeitraum von April 2016 bis Oktober 2017 statt, keine davon auf Grundlage des sogenannten Zulässigkeitsverfahrens. Die meisten wurden vollzogen, weil die Betroffenen keinen Asylantrag gestellt, ihren Antrag zurückgezogen hatten und in 445 Fällen, weil ihr Asylantrag negativ entschieden wurde. Unter den Abgeschobenen bzw. freiwillig Überstellten waren auch 216 syrische Schutzsuchende. Hoffnungslosigkeit und die dramatischen Bedingungen auf den griechischen Inseln hatten Schutzsuchende zur Aufgabe und zur Einwilligung in die Überstellung gedrängt. Im flüchtlingspolitischen Labor Ägäis werden auch Sonderverfahren erprobt. Flüchtlingsgruppen mit einer durchschnittlichen Anerkennungsquote von unter 25% durchlaufen auf Lesbos kein Zulässigkeitsverfahren. Dies betrifft Staatsangehörige aus Pakistan, Bangladesch, Ägypten, Tunesien, Algerien und Marokko. Diese Gruppen erhalten lediglich Zugang zu einem Asylschnellverfahren unter Haftbedingungen. Nur eine größere Zahl an Abschiebungen in die Türkei könne die humanitäre Krise auf den griechischen Inseln beenden, so die Analyse der European Stability Initiative, dem Think Tank, der den EU-Türkei-Deal weitgehend entworfen hatte. Die rechtlichen Hürden, um auf Grundlage des Unzulässigkeitsverfahrens in ausreichender Zahl Schutzsuchende in die Türkei abzuschieben, gilt es abzubauen. Auch die EU-Kommission drängt auf höhere Abschiebezahlen und zügigere negative Entscheidungen durch die Beschwerdekomitees in Griechenland. Medien berichten, dass am 12. Dezember auf einem Treffen des griechischen Premierministers Alexis Tsipras, Migrationsminister Musallas und einigen weiteren hochrangigen Beamten entschieden wurde, die Instanzen in den griechischen Asylverfahren zu reduzieren, mit dem Ziel, Abschiebungen in die Türkei zu forcieren. Außerdem müssten die Haftkapazitäten insbesondere auf Samos und Chios erhöht werden. Das Gerichtsurteil des obersten Verwaltungsgerichts in Griechenland vom 22. September 2017 kam den Architekten des Deals entgegen. In zwei Fällen wurde die Türkei für syrische Schutzsuchende als sicherer Drittstaat qualifiziert. Entgegen zahlreicher Dokumentationen von Menschenrechtsverletzungen gegen Flüchtlinge in der Türkei und Berichten zur systematischen Inhaftierung von Abgeschobenen. Dennoch finden bislang noch keine Abschiebungen von syrischen Flüchtlingen auf Grundlage des Zulässigkeitsverfahrens in die Türkei statt. Das Verwaltungsgericht zweiter Instanz in Piräus kündigte an, die Anhörungen der Fälle syrischer Kläger zu vertagen. Wenn der Rechtsweg in Griechenland ausgeschöpft ist, kann Klage beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingereicht werden, um zu verhindern, dass die rechtswidrigen Abschiebungen in die Türkei tatsächlich durchgeführt werden. Die Anwältinnen von Refugee Support Agency in Kooperation mit Pro Asyl bereiten weitere Klagen derzeit vor. Unsere Anwältinnen vertreten auch den ersten Fall, der vor dem Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg anhängig ist. Der Fall JB von Griechenland betrifft einen armenischen Syrer. Er soll in die Türkei im Rahmen des EU-Türkei-Deals auf Grundlage des Konzepts des sicheren Drittstaates abgeschoben werden und ficht dieses an. Dieser Fall wird vorrangig entschieden und wurde der griechischen Regierung am 18. Mai 2017 mitgeteilt. Die European Stability Initiative befürchtet, dass der Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg durchaus Einwände gegen die Abschiebungen haben und beispielsweise individuelle Garantieerklärungen und Absicherungen von den türkischen Behörden verlangen könnte. Der Think Tank fordert ein Monitoring bei Abschiebungen in die Türkei und eine Ombudsperson für den EU-Türkei-Deal. Ein wohlfeiler Vorschlag in einer Situation, in der türkische Menschenrechtsorganisationen nur noch sehr eingeschränkt arbeiten können, massiv unter Beobachtung stehen und beispielsweise einer der wichtigsten Asylanwälte in der Türkei, Taner Kilik, seit Monaten rechtswidrig inhaftiert ist. Wieso die Türkei nicht als sicherer Drittstaat angesehen werden kann, zeigt sich beispielsweise am fehlenden Zugang zu effektivem Schutz für die dorthin Abgeschobenen. Der Zugang für internationale Organisationen, NGOs, Anwältinnen und Researcher zu den 1360 in die Türkei Abgeschobenen ist bis heute äußerst erschwert bzw. unmöglich. Seit dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei im Juli 2016 hat sich darüber hinaus die Situation für MenschenrechtsaktivistInnen massiv verschlechtert. Die Gefährdungslage erschwert mittlerweile auch die Arbeit im Bereich Flüchtlingsschutz. Ein tatsächliches Monitoring, wie die aus Griechenland Abgeschobenen in der Türkei behandelt werden, wie sich konkret ihr Zugang zu Rechten und Schutz darstellt, ist de facto nicht möglich. Dennoch wurden in verschiedenen Berichten wichtige Informationen über die Situation der in die Türkei Abgeschobenen zusammengetragen, über die Inhaftierung und den de facto fehlenden Zugang zu einem Asylverfahren. Außerdem bieten weder der temporäre Schutzstatus für syrische Flüchtlinge und der sogenannte Conditional Refugee Status für nicht-syrische Flüchtlinge, Schutzberechtigten, eine langfristige Aufenthaltsperspektive in der Türkei. Zu einem Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention haben beide Gruppen keinen Zugang. Nach wie vor hält die türkische Regierung am geografischen Vorbehalt fest, der nur Flüchtlingen aus Europa Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention gewährt. Auch bezogen auf die Abschiebungen aus Griechenland durchlaufen syrische und nicht-syrische Schutzsuchende unterschiedliche Verfahren. Die Berichte zeigen, nicht-syrische Schutzsuchende werden nach ihrer Abschiebung in die Türkei inhaftiert und haben nur unter außergewöhnlichen Umständen mit Unterstützung von AnwältInnen oder Menschenrechtsorganisationen die Möglichkeit, aus den Haftzentren Schutzgesuche zu stellen. Von den 1.144 abgeschobenen nicht-syrischen Flüchtlingen wurden über 700 von der Türkei aus in ihre Herkunftsländer abgeschoben. Viele von ihnen wurden eingeschüchtert und haben ihrer freiwilligen Ausreise zugestimmt. Auch die 216 aus Griechenland überstellten syrischen Flüchtlinge wurden in das de facto Haftzentrum Dysiki verbracht, wo sie ohne rechtliche Grundlage mehrere Wochen festgehalten wurden, bis zur Zuerkennung des temporären Schutzstatus. Diese Form von Schutz für syrische Flüchtlinge bedeutet, der Status kann jederzeit widerrufen werden. Eine Arbeitserlaubnis ist in der Praxis nach wie vor kaum erreichbar. Die Unterbringungssituation ist weiterhin prekär bis katastrophal. Angesichts der unerträglichen humanitären Situation auf den griechischen Inseln, fehlender Schutzperspektiven in der Türkei und einer immer aggressiver vorangetriebenen europäischen Politik des Outsourcing jeglicher Verantwortung für den Schutz von Geflüchteten, muss der Protest gegen den EU-Türkei-Deal weitergehen. Tatsächlich könnte der Menschengerichtshof den Verantwortlichen in der EU einen Strich durch die Rechnung machen und den von Abschiebung Bedrohten zu ihrem Recht verhelfen. Jetzt gilt, das Elend und das Leid der Flüchtlinge auf den Inseln in der Ägäis, im Namen Europas bewusst herbeigeführt, muss sofort beendet werden. Bevor es erneut zu Toten kommt, muss endlich die Weiterreise für alle Geflüchteten auf das griechische Festland ermöglicht werden. Die Zeit drängt. Eine wirkliche europäische Lösung muss aber nach einer menschenwürdigen Unterbringung auf dem Festland die zügige Öffnung legaler Ausreisemöglichkeiten für Schutzsuchende aus Griechenland nach Europa beinhalten. Ganz zentral, den über 5000 dort Gestrandeten muss endlich ihr Recht auf Familienzusammenführung gewährt werden. In den Blättern für deutsche und internationale Politik im Januar findet sich ein Artikel über den Ausnahmezustand als Regelfall in Frankreich. Nach den Terroranschlägen in Paris am 13.11.2015, bei denen 130 Menschen getötet wurden, verhängte François Hollande den Ausnahmezustand. Dieser wurde immer wieder verlängert, bis der aktuelle Präsident Macron den Ausnahmezustand zum Normalfall machte. Aber was bedeutet dieser Ausnahmezustand, der seit dem 3. Oktober 2017 als Gesetz für innere Sicherheit und gegen den Terrorismus verabschiedet wurde? Seit 2015 ist die Gewaltenteilung faktisch ein Stück weit aufgehoben, mit dramatischen Folgen für die politischen Grundrechte im Land. Denn gleich mehrfach wurde der Ausnahmezustand politisch missbraucht. Unter anderem wurden mehr als 150 Demonstrationen mithilfe der geschaffenen Sonderbefugnisse untersagt, etliche weitere massiv behindert. So stellte die Polizei 24 Aktivistinnen und Aktivisten als Terrorverdächtige unter Hausarrest, als diese im Dezember 2015 bei der in Paris tagenden Klimakonferenz COP21 demonstrieren wollten. Für Monate durften sie ihre Wohnorte nicht verlassen. Ähnlich ging es denen, die gegen die unbeliebte Arbeitsrechtsreform der sozialistischen Regierung protestierten, an der damalige Wirtschaftsminister Emmanuel Macron maßgeblich beteiligt war. 639 Menschen wurde persönlich das Recht entzogen, an einer Demonstration teilzunehmen. 574 davon hatten gegen das neue Arbeitsgesetz auf die Straße gehen wollen. Es braucht schon sehr viel Fantasie, um diesen Aktivistinnen und Aktivisten eine Verbindung zum islamistischen Terrorismus zu unterstellen. Doch um Terrorismus ging es auch nur vordergründig. Der damalige Präsident Hollande gab später freimütig in einem Interview zu Protokoll, dass man sich des Ausnahmezustands bedient habe, um gegen die Proteste vorzugehen. Über die sogenannten Dschihadisten, die seit Jahren die Gebiete in der Region Notre-Dame-des-Landes gegen den Bau eines Flughafens besetzen, sagte er, wenn es die Terroranschläge nicht gegeben hätte, hätten wir sie nicht am Demonstrieren hindern können. Emmanuel Macron musste nach dem Antritt des Präsidentenamts im Mai 2017 mit mindestens ebenso viel Protest rechnen, denn er hatte mit seiner Arbeitsmarktreform den neoliberalen Kurs seines Vorgängers Hollande noch verschärft. Und so blieb es nicht bei einer Verlängerung des Ausnahmezustandes. Stattdessen reichte das Innenministerium bereits im Juni 2017 einen Gesetzesentwurf beim Senat ein. Der Ausnahmezustand sollte in die Verfassung aufgenommen, die Ausnahme also zur Regel werden. Anfang Oktober erließ Macron dann das Gesetz für innere Sicherheit und gegen den Terrorismus, das sogenannte Antiterrorgesetz. Seit dem 3. Oktober 2017 hat Frankreich aufgehört, ein Rechtsstaat zu sein, so wie wir ihn kennen, konstatierte daraufhin Edwy Plenel, ehemaliger Chefredakteur der Tageszeitung Le Monde. Eine weitere katastrophale Folge des Ausnahmezustandes ist das Racial Profiling, dass Menschen nach ihrer Hautfarbe kontrolliert werden. Diese rassistischen Polizeikontrollen sind im § 19 des Gesetzes für innere Sicherheit und gegen Terrorismus aufgeführt als Kontrollen bei Personen, deren ausländische Nationalität sich von den objektiven äußerlichen Elementen ableiten lässt. Hier wird Rassismus als Gesetz für Polizeikontrollen festgeschrieben. Obendrein sind die Anschläge vom 13.11.2015 von Franzosen verübt wurden. Welchen Sinn also in diesem Zusammenhang Kontrollen von Personen, deren ausländische Nationalität sich von objektiven äußerlichen Elementen ableiten lässt, macht, ist mehr als fraglich. Das war der linke Medienspiegel. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blogspot.de. Tschüss.